Seite schimmern Blutflecken auf meinem This Is It Shirt. Ich seh die Sonne untergehen, dorthin, wo sie hingehört. Wieder mal ein Tag vorbei, Tage voller Mordgedanken. Geh ich mein Schäfer schießen und Überfall danach backen. Und meine Freunde kommen aus der Nacht, doch wenn du das Licht anmachst, siehst du die Kids hier maskiert. Siehst du, was mit Kids passiert, wenn man ihnen die Hoffnung nimmt? Flaschenpost kommt nicht an, weil sie zu besoffen sind. Ich schnapp mir Sprühdosen, mal Metaphern an die Wand. Die Last ist schwer, sie erdrückt dich auf der Hantelbank. Bekannt im Land wie ein bunter Hund in Amsterdam. Der junge Frauen in den Mund fickt vor dem Kameramann. Sick im Kopf, kranke Welt, kein Wunder, wenn er Para schiebt. Denn nachts kommen die bösen Männer und haben seine Mama lieb. Es gibt nur uns, hier unter dem schwarzen Stern. Du gehst ein wie Sonnenblumen, die man in den Keller stellt. Mutierst zum Kampf und bist groß, Fleisch, das vom Teller fällt. Alles Geld der Welt reicht nicht aus, aus um dir zu helfen. Du willst wie der böse Mann sein, doch Junge, uns trennen Welten. Der Nebel hüllt mich ein, ich geh raus im Morgengrauen. Hinter mir sammeln sie die Flaschen und die Korken auf. Wieder mal zu lang gemacht, wieder mal umsonst gefeiert. Ja, es gab keinen Grund zum Feiern mit den Brüdern und den Weibern. Wir gehen drauf mit nem lauten Knall. Es ist die Jugend 2012 gebaut aus Stahl. Sie wollten mehr für ihre Kinder, doch es hat nicht gereicht. Was können die Eltern dafür, wenn das Kind nicht begreift? Ich wollte raus aus der Norm und musste quer durch die Hölle. Ich öffne das Tor zur Wahrheit wie der Wärter die Zelle. Es gibt nur uns, hier unter dem schwarzen Stern.